Zum 20. Jahrestag der Inspektion Panmunjoms durch Genossen Kim Jong-il fragte die Gesellschaft für Freundschaft mit Korea mit dem Foto vom Gedenkstein mit eigenhändigen Schriften von Präsidenten Kim Il-sung über die Wiedervereinigung Koreas einen Beitrag mit dem Titel »Die in Panmunjom hinterlassene Spur ins Internet«. Im Beitrag wurde hervorgehoben, dass Genosse Kim Jong-il während der Inspektion Panmunjoms darauf hingewiesen habe, den kommenden Generationen ein vereinigtes Vaterland zu vererben.